Sommer, Sonne, Badezeit, Urlaub. Da reift in vielen Frauen der Wunsch nach einem neuen Badeanzug. Was erwartet die Frau eigentlich von einem neuen Badeanzug? Hübsch und billig, leicht trocknend, einer, der schick aussieht, das schlanke Aussehen sichtbar macht, der Wunsch, ein angenehmer Anblick für die Umgebung zu sein. Der heimliche Traum, eine Mannequin-Figur, mit der man jedes Modell vorführen kann, die Blicke der Männer auf sich ziehen, mit anderen Schönheiten in Konkurrenz treten, zeigen, was sich zeigen lässt. Ein neckisches Spiel mit einigen Millimetern Stoffstreifen. Als Mannequin kann man sich das Spiel leisten. Aber wie schaut die Wirklichkeit aus, wenn man keine Idealfigur besitzt, vielleicht nicht mehr hat? Das ist kein Grund zu resignieren. Die Tendenz der Mode geht von Jahr zu Jahr mehr dahin, superleichte, jedoch hochelastische Stoffe in Einsatz zu bringen. Diese elastischen Stoffe müssen einen absoluten Miedercharakter haben, das heißt, sie müssen formgebend sein und die Frau schlank erscheinen lassen. Und was vielleicht das Wichtigste ist, trotz ihrer Feinheit, müssen diese Stoffe absolute Undurchsichtigkeit haben. Achten Sie beim Kauf auf die Nähte. Sie müssen gut ausgeführt sein, denn die dünne synthetische Faser hat einen Nachteil. Sie ist schwer zu verarbeiten. Die gute Ausführung bedeutet leider oft einen höheren Preis. Die Käufer in aller Welt haben entschieden. 3:7. So steht das Verhältnis von Einteiler zu Bikini. Bikini. So heißt eine Inselgruppe im Pazifik. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner dort Atomversuche gemacht. Zur selben Zeit wurden die ersten sparsamen Stoffstreifen lanciert, die man nur noch als Atome einer Kleidung ansprechen konnte. Von der Bademode des 19. Jahrhunderts sind wirklich nur noch Atome übrig geblieben. Sympathische Atome, die unsere Strandbäder erobert haben. Kleiner und noch kleiner ist der Wunsch der Sonnenanbeterinnen, möglichst ohne Träger, die einen weißen Streifen auf der braunen Haut hinterlassen. Die sparsamen Hüllen wurden für das Sonnenbad entworfen. Beim Schwimmen können bei einigen Modellen Probleme auftreten. Es gibt natürlich auch tragfähige Konstruktionen mit Heilsträger, aber bei einem kühnen Sprung ist auch die Hose in Gefahr. Beim Schwimmen und Springen ist der Einteilige dem Bikini überlegen. Für Sportler, die sparen wollen, gibt es tragbare Badeanzüge ab 270 Schilling. Bei den Bikinis gibt es Modelle aus einfachem Material ab 160 Schilling. Auch wer spart, sollte mindestens 2 Badeanzüge haben. In der nassen Badehose zu bleiben, kann böse Folgen haben. Wenn man im Wartesaal eines Arztes mit einer Nierenentzündung sitzt, kommt die Reue zu spät. Wer lange Freude an den leuchtenden Farben seines Badeanzugs behalten will, muss ihn auch nach einem Bad im Chlorwasser auswaschen. Die Sonnenbestrahlung darf einen Badeanzug, der in guten Farben bedruckt oder gefärbt ist, eigentlich nicht schaden. Gefährlich wird die Sache erst, wenn die Sonnenstrahlen auf einen Badeanzug treffen, der eben nicht von Chlor oder Meersalz gesäubert worden ist. Dann entstehen unangenehme chemische Reaktionen, die zum Verblassen der Farbe führen können. Wie steht es eigentlich um die Herrenbademode? Die erfreuliche Nachricht ist, die Hosenbeine sind wieder hinaufgerückt. Kurz ist auch die Linie beim Bademantel. Das Partyleben zeigt, die Bikini-Modelle sind reizend, aber nicht alle Frauen schätzen sich richtig ein. Kann es sich eigentlich jede leisten, einen Bikini zu tragen? Das ist hauptsächlich eine Frage der Figur. Die stärkere Dame kann sich dann mit einem Zweiteiler behelfen, bei dem das Oberteil ein bisschen mehr formt und kompletter ist und auch die Hose im Steg ein bisschen höher geschnitten ist. Für die molligen Mädchen noch ein Tipp. Beim Gehen wird man kritisch betrachtet. Ein nettes zusätzliches Kleidungsstück kann da viel helfen. Jede Frau hat ihre Vorzüge. Der eigene kritische Blick in den Spiegel sollte erkennen lassen, wo diese liegen. Man kann das weniger Ansehnliche verdecken und die Aufmerksamkeit auf das Sehenswerte lenken. Was aber macht ein gepflegtes Wesen, das oben und unten verschiedene Größen braucht? Zwei Bikinis kaufen, jeweils nur Ober- und Unterteil verwenden? Eine Lösung dieses Problems, Ober- und Unterteile, die einzeln verkauft werden. Zu jeder Größe gibt es eine knappere oder großflächigere Ausführung, die man miteinander mischen kann. Zwei Nachteile dieser guten Idee. Sie wird bei uns kaum angeboten und sie ist nicht gerade billig. Für Damen jeden Alters, die sich am Strand etwas mehr bekleiden wollen, bietet die Industrie Kleider aus dem gleichen Stoff und dem gleichen Muster der Bademode an. Mit diesen neuen Strandkleidern kann man auch vom Bad ins Tanzcafé hinüber wechseln.